1 Live Infos. Mit Tobias Jobke um 20 Uhr. Österreich wirft Deutschland Spionage vor. Peru verliert bei der Fußball-WM gegen Dänemark und das Wetter bringt meistens eine trockene Nacht. Unter befreundeten Staaten darf es so etwas nicht geben. Wir haben daher unmittelbar mit Deutschland auch Kontakt aufgenommen. Österreichs Kanzler Kurz fordert Aufklärung von Deutschland über mögliche Spionageaktionen des deutschen Geheimdienstes. Der BND soll in Österreich über Jahre tausende Telefone und Mailadressen auch von Regierungsstellen angezapft haben. Unser Wunsch ist natürlich zu erfahren, wer hier überwacht wurde, wann die Überwachung beendet wurde. Die Fälle liegen laut Medienberichten viele Jahre zurück. Demnach kam es zwischen 1999 und 2006 zu der deutschen Spionage in Österreich. Massenpanik. In Venezuela sind in einem Club mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Sie hatten da ihren Uni-Abschluss gefeiert. Der venezolanische Innenminister hat gesagt, dass es zum Streit kam. Ein Beteiligter zündete eine Tränengasgranate. Daraufhin gab es die Massenpanik, weil 500 Menschen schnell raus aus dem Club in Caracas wollten. 7 Verdächtige wurden festgenommen. Sexorgien. Die Hilfsorganisation Oxfam muss in Großbritannien Leute rauswerfen, weil sie nicht mehr genug Geld hat. Oxfam hatte zuletzt deutlich weniger Spenden bekommen wegen eines Skandals um einige Mitarbeiter. Die hatten in Haiti und dem Tschad Sexorgien mit Prostituierten veranstaltet und es gab auch Vergewaltigungsvorwürfe. Oxfam sagt, dass sie nach dem Skandal 18 Millionen Euro einsparen müssen. Fußball-WM. Dänemark hat Peru geschlagen mit 1:0. Damit hat Peru einen Punkt in der Vorrundengruppe C bei der WM in Russland verpasst. Außerdem hat Island heute ein Unentschieden gegen Vize-Weltmeister Argentinien geschafft und Frankreich hat Australien mit 2:1 besiegt. In einer Stunde spielt noch Kroatien gegen Nigeria. In Moskau ist es während der WM zu einem Zwischenfall gekommen. Ein offenbar betrunkener Taxifahrer ist in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 7 Menschen wurden verletzt. Der Mann wurde festgenommen. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht ist es meistens trocken. Hier und da kann es auch mal nass werden. Die Temperaturen gehen runter auf 15 bis 10 Grad. Morgen wird es ganz schön mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Schauer sind eher die Ausnahme. Die Höchstwerte oft unter 20 Grad. In Gummersbach 16, in Kleve, Siegen und Mahl 18. Düsseldorf kommt morgen auf 19 Grad. Der Montag wird so ähnlich. Sonne, Wolken, aber kaum Schauer. Dazu bis 23 Grad. Stauschau. A3, Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Hüngste und Dienstlaken Süd ungefähr 20 Minuten plus, 4 Kilometer stockend. A3, Frankfurt Richtung Köln, zwischen Lohmar Nord und Dreieck Heumar ungefähr 1,5 Stunden plus, 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Und die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd noch bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet. Es gibt Umleitungen. 1 Live. Moving. Wer jetzt erst anmacht, hat schon die Hälfte verpasst. Neue Zeit für Moving, Samstagabend 6 bis 10 mit JC Zeller. Und danach die DJ-Session haben wir heute Ugel zu Gast aus Frankreich. Das ist der DJ, der Bella Ciao geremixed hat. Pre-Listening von seinem Set ab 8:30, einer halben Stunde. Vancomood ist heute Nacht auch hier on air. Hier ist sein Nevermind Remix, Dennis Lloyd. I'm ready now, I ain't gonna fall back now, no. All right, I'll take it on me, mm-hmm. All right, I ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, take it with me, mm-hmm. If I left, then it made no sense, and you tell your friends, and they hold your hands, baby, never mind. Take it on me, ooh. All right, I never ask, you wanna see my food. Tonight, take it with me. All Hershey, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby. In my hand, but I'm wasted. Getting drunk, all the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I try to fight it, but you're so magnetic, magnetic. Got one life, just live it, just live it. Now relax and get on your back if you wanna scream. Devil eyes telling me, come and get it. I'll have you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Girl, tonight you're the prey, I'm the hunter. Take you here, take you there, take you under. Imagine me whispering in your ear that I wanna take off all your clothes and put something on ya. Versinke hier in Dauerregen am 1 Live Force. Ich hätte das für morgen ein bisschen trockener eingeplant. Zum Beispiel ab 14 Uhr morgen Aaron Beach in Münster auf dem neuen Coconut Beach. R&B, Dancehall, Reggaeton, Hip-Hop, Latin und dann natürlich auch noch passenderweise Deutschland, Mexiko. Ich hoffe, ihr bleibt trocken und habt einen schönen Spielnachmittag. Summer Jam und Bowie, Casanova, neu. Sie sagt, dass sie nur mich in ihrem Herzen trägt und redet schon von Liebe nach dem ersten Date. Du weißt, ich bin in meinem Modus und das heißt für dich, heute Nacht sind wir zusammen, doch ich bleibe nicht. Casanova, Casanova, sie weiß, sie hat was Besseres als mich verdient. Lass mir ne Ticket Barcelona. Sie kennt mich seit 3 und ist 4 verliebt. Sie tanzt im Schnee und ihr Herz bricht dann, wenn ich gehe. Und ich weiß, es tut weh. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt wartet ein Mädchen. Wow. Champagne, wieso kannst du mich nennen? Bis 12 Uhr mittags in einem Tourbus-Pack. 30% Face, 70%. Ich seh dich zum ersten Mal, doch erkenne dein Potenzial. Mit dir will ich heute Nacht allein sein. Big Booty Fotos in der Timeline. 5 Jackie Cola und dein Mai Tai. Promis grüßen mich mit High Five. Denn das sind die Vorteile hier, wenn du ein Rapper bist. Austausch, Schülerinnen, Hausfrauen und Ghetto Chicks. Nimm noch einen Schluck, Baby, Baby, aber klecker nicht. Ich hab in der ganzen Scheiß-Republik. Sag, dass sie nur mich in ihrem Herzen trägt. Und redest schon von Liebe nach dem ersten Date. Du weißt, ich bin in meinem Modus und das heißt für dich. Heute Nacht sind wir zusammen, doch ich bleibe nicht. Casanova, Casanova. Sie weiß, sie hat was Besseres als mich verdient. Lass mir ne Ticket Barcelona. Sie kennt mich seit 3 und ist 4 verliebt. Sie tanzt im Schnee und ihr Herz bricht dann, wenn ich geh. Und ich weiß, es tut weh. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt wartet ein Mädchen. Wow. Ecstasy, Heroin, Alkohol und Crack, Crack geben dir nicht das Gefühl, was ich in dir erweck. Du weißt, es macht dich fertig und du weißt, es geht nicht weg. Aber trotzdem willst du wissen, wie es schmeckt. Du schaust in deine Zukunft und du siehst dich mit nem Baby im Arm. Aber Baby, nein, du bist nicht meine Baby-Mama. Und auch wenn du weißt, wir finden nicht den Weg zum Altar. Und wenn dann nur mit Ehevertrag, das Leben ist hart. Sie sagt, dass sie nur mich in ihrem Herzen trägt. Und redet schon von Liebe nach dem ersten Date. Du weißt, ich bin in meinem Modus und das heißt für dich. Heute Nacht sind wir zusammen, doch ich bleibe nicht. Casanova, Casanova. Sie weiß, sie hat was Besseres als mich verdient. Lass mir ne Ticket Barcelona. Sie kennt mich seit 3 und ist 4 verliebt. Sie tanzt im Schnee. Und ihr Herz bricht dann, wenn ich geh. Und ich weiß, es tut weh. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt wartet ein Mädchen. Wow. Ein Daniel Danger. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole. Auf jeden Fall ein dicker Shoutout hier an die Jungs vom SV Eintracht Hohkeppel in Windlar, die gerade auf Malle sind, genau wie Daniel Danger gerade auf Malle war gestern, Megapark. Ihr könnt, glaube ich, jetzt noch die Story auf 1Live Instagram-Account angucken, wie das gewesen ist. Oder ihr könnt einfach morgen, wenn ihr jetzt nicht spontan den Flieger buchen wollt, nach Malle, nach Essen kommen, weil wir da auch beim Public Viewing in Essen vorher noch mit Daniel Danger ein kleines Warm-Up-Programm mit euch vorhaben. Macht das mit. Jonas Blue, 1Live Moving. Mama. Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We're coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back. To. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. Don't Moving. Der 24-Stunden-Countdown zum ersten Deutschland-Match läuft. Daniel Dangers Freunde sind alle auf Malle und gucken da. Ja, hallo, mein lieber JC Seller. Hier ist Andy Lux, der Partyfuchs, direkt von der Playa de Palma von Mallorca. Und ich sage dir, wir sitzen hier bei 30 Grad in der Sonne. Und ich hoffe natürlich, du hast eine richtig gute Klimaanlage in deinem Studio. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Sendung heute Abend. Und lass es richtig krachen bei 1Live. Und somit grüße ich natürlich auch alle Zuhörer bei 1Live. Macht's gut, euer Andy Lux, der Partyfuchs hier von Mallorca. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like. Chainsmokers Coldplay, Something Just Like This, Remix von Don Diablo. Ich spiele zwei Tracks und dann machen wir Ugel, die DJ-Session, das exklusive Pre-Listening mit dem Bella Ciao Remix. The same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer now. You used to be thirsty for me, but now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. I'm gonna love you. wanna love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you, that'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah, I'ma make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it, till they have a case, gonna check on your mind and it's nothing but me on it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it, promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick, cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me, right? But now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, now rest in peace. It's all over with now. I'm gonna love you until you hate me, right? And now I'm gonna show you somewhat what's really crazy. You should've known better than to mess with me harder. I'm gonna love you like a black widow, baby. Live. We are stars, we are one. We light up the night like a black sun. We all shine, we are chrome, and we are shimmering. Halb neun ist es. A3 Arnhem Richtung Oberhausen zwischen Hüngse und Dienstlaken Süd ungefähr 20 Minuten plus, 4 Kilometer stockend. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreieck Heumer ungefähr anderthalb Stunden plus, 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist auch da nur eine Spur frei. Am besten ihr fahrt schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Die Umleitung geht ab dem Kreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42. Und zum Schluss die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd noch bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet, Umleitungen sind eingerichtet. 1 Live. Moving. mit Jan-Christian Zeller und ihr bekommt wieder VIP-Access auf unsere 1Live-DJ-Session. Neue Zeit am Samstagabend immer von 22 Uhr bis 1 Uhr läuft. Erst Mogwai, dann haben wir zu Gast Wankelmut und außerdem heute Abend mit einer Session dabei Hugel. Hugel auf Deutsch geschrieben, aber weil Frankreich vorhin das erste WM-Spiel gewonnen hat, gebe ich mir besonders viel Mühe und spreche besonders geil Französisch Hugel aus. Er hat I Believe I'm Fine gemacht mit Robin Schulz und diesen Remix von Bella Ciao. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. DJ Session mit Hugel. Seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. Drop it like it's hard. John Donne and I roll up SB cause I got it going on. We got a world premiere right here, not get lost. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the bizzle, the diesel, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we get some. In der 1FDJ-Session. Dieser Song ist Snoop, kommt von Cat Dealers. Und Ugel hat noch mehr Oldschool-Tracks ausgepackt. Remixe von Sexy Back, von Without Me, von Eminem und von Promiscuous. Ewig nicht gehört. Alles jetzt noch in den nächsten 15 Minuten in diesem Auszug aus der DJ-Session von Ugel. Be gone. gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be Let's gone with it. Working with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be yeah. gone with it. Hier laufen 20 Minuten exklusiv vorab. Schönes zum Mitsingen für alle. so damn much on my ass. You ask for me. Well, I'm back, back, na na na na na na na. Fix your balance and I'm tuning in and running up under your skin like a splinter. The center of it, I had a winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, tension, bleed. Tension, soon as someone needs incense. My two cents is free, a nuisance. Who sent? You sent for me? Seen a ring on your hand, I'd be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so in. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Hey. Jell ist also auch ein Freund dieser oldschooligen Tracks, geremixed jedenfalls. Und das war ein Teil seiner 1Live-DJ-Session, die er heute Nacht hier spielt. Ich gebe euch kurz den kompletten Timetable. 22 Uhr Mogwai, 23 Uhr Ujel und um 0 Uhr dann noch eine Stunde von Wankelmut. Die 1Live-DJ-Session heute. Wenn mich noch einer fragt, was der Ujel für Musik macht, müsst ihr einfach ihn auf seine Facebook-Fanseite verweisen. Da steht halt, I'm a French DJ producer and I make the girls dance. Ja, wenn stimmt, warum nicht? Ujel, 1Live Moving. Hier ist Jeremiah, Don't Tell Him. Ich gehe wieder ein bisschen in die Urban-Richtung. Gleich Sean Paul und David Guetta auch noch mit Mad Love. Rhythm is a dancer, I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, fucking like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them, you ain't need. You ain't even gotta tell them, don't tell them, don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them, you ain't even, you ain't even gotta tell them, don't tell them, don't tell them. Know you say you're down with it, won't tell them how you hit the ground with it. Girl, you know I'm from Chicago, I act a fool, Bobby Brown with it. In it, nobody take me out though. You got gifts, bring them down to South Pole. Marathon, girl, I put them out. Don't you worry about it, might go work it out. Only if you got me feeling like this. Oh, why? Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Rhythm is a dancer, I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, fuck you like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them, you ain't need. You ain't even gotta tell them, don't tell them. Tell him, you ain't need, don't tell him, don't tell him. You ain't even, you ain't even gotta tell him, don't tell him, don't tell him. Girl, he fool with it, but you know I know what to do with it. I know what to do. I give you that, girl, I'm talking laps. As if you got a pool in it. You say she ain't with your best friends, then let me be a diamond. You know you feel how your boy press play. Just keep that ass rewinding. Only as you got me feeling like this. Oh, why? Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Rhythm is a dancer, I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, fucking like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them, you ain't need. You ain't even gotta tell them, don't tell them. I got a missed call from your bitch. She been plotting on me for a cool minute. She wanna suck my dick and I'm cool with it. I like her in the shower when it's winter fresh. There's some Twitter pussy I met on the internet. On my late night thirsty, cause it was late night and I was thirsty. Girl, I been to that county, girl, I ain't telling. Handcuff you to that bed, girl, it ain't no belly. I keep a stack of hundreds, I can keep a secret. If anything, you was exploring, you wasn't cheating. She got my number stored under fake names. Her nigga think she favorite, but she run the game. YOLO, so take me out these pull-ups, and we can fuck from Uno to Ocho. Only is you got me feeling like this. Oh, why? Focus. Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Rhythm is a dancer, whoa. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Yeah, I try to cut through it now, you know. Body like the summer, fucking like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them, you ain't need. You ain't even gotta tell them, don't tell them, don't tell them, you ain't need. Don't tell them, don't tell them, you ain't need. You ain't even gotta tell them, don't tell them, don't tell them. Live.